Angst unter Bäumen. Ein Feuer bringt leuchtenden Schein in die dich umgebende Dunkelheit. Richte deine Blicke auf die lodernden Flammen. Sieh hin, wohin sie dich entführen wollen. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Die Wärme, die dich umgibt, lässt deinen Körper ein Wohlgefühl spüren. Nimm es auf. Ein leichtes Flimmern wirkt in geschlossenen Augen. Nimm es wahr. Nur die Wärme, das Licht bestimmen dich. Lass dich entführen zu längst vergessenen Orten. So ist ein Stück Kindheit nochmals zu erträumen. Betrachte die Hände, die Kleines umfassen. Doch eigenes erschaffen in Leichtigkeit des Spiels. Das Kind kehrt zurück, geborgen von Körper des Lächelns. Spür du auch sie, wie früher Burgen und Schlösser aus feuchtem Sand mit Fantasie von kleinen Händen geformt, entstanden. Erinnerung. Erinnerung. Wo Tränen und Lachen noch zwanglos geschah. Die Bedeutung des Sandes im Heute verdreht. Er zeigt nur noch Uhren, und wie dein Zeitraum vergeht, stellt euch ein endloses Rinnsal vor, von Körnern aus Sand, von Körnern aus Sand.